der Freien Deutschen Jugend. Seit an Seit marschieren der Schwarze Block und 700 Polizisten. Steinschlag in den Straßen, diesmal sind wir mit dabei. Säcke rennen wie die Hasen, es ist wieder 1. Mai. Doch dieses Mal ist alles anders, denn wir sind gewaltbereit. Und selbst die Knüppelhundertschaften bringen sich in Sicherheit. Antifa, wir sind bereit. Nein, lass sein! Zum Ausruhen haben wir keine Zeit. Nein, lass sein! Antifa, wir sind bereit. Gut, nein! Scheiß Seckenpark, es ist soweit. Antifa-Schlampen sitzen uns im Weg. Jedes Jahr zum 1. Mai. Wir treten in die fetten Ärsche. Widerstand die Straße voll. Und während ich am Straßenrand meine Makarov durchlade, verpiss ich auf den Rest. Dieser Spruch ist in Blockade. Antifa, wir sind bereit. Nein, lass sein! Zum Ausruhen habt ihr keine Zeit. Nein, lass sein! Antifa, wir sind bereit. Nein, lass sein! Scheiß Seckenpark, es ist soweit. In Berlin, Leipzig und Dresden, Hannover, Köln und Osnabrück, holen wir uns die deutschen Straßen mit Fäusten und Krippeln zurück. Wir sind nicht zu halt und kämpfen uns von Haus zu Haus. Und unser Beifall waren eure Bosse aus der Stadt hinaus. Antifa, wir sind bereit. Nein, lass sein! Zum Ausruhen haben wir keine Zeit. Nein, lass sein! Antifa, wir sind bereit. Nein, lass sein! Scheiß Seckenpark, es ist soweit. Antifa, wir sind bereit.